So where are we in Ephesians, right? Ephesians 6? Okay, we are adding two more pieces to the armor tonight. Zwei weitere Stücke der Rüstung kommen heute Let's dazu. Let's pick it up from verse 16 again. Und wir fangen in Vers 16 nochmal an. In addition to all, take up the shield of faith with which you are able to extinguish all the flaming arrows of the evil one. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen. And take up the helmet of salvation. Und nehmt den Helm des Heils. And the sword of the Spirit, which is the Word of God. Und das Schwert des Geistes, welcher ist das Wort Gottes. We're going to add the helmet today. Also heute kommt der Helm dazu. We're going to add the sword. Und auch das Schwert. And we'll speak about what both of them mean. Und wir werden darüber sprechen, was beide bedeuten. Because they don't really mean what they appear to mean here. Weil sie meinen nicht das, was es hier scheint, wie es hier scheint. The helmet of salvation is not speaking of our salvation from hell. Der Helm des Heils bedeutet nicht, dass die Errettung von der Hölle. We've already talked about that. Darüber haben wir schon gesprochen. That's the foundation we stand on. Das ist schon das Fundament, auf dem wir stehen. We don't need to talk about that twice. Darüber braucht man nicht zweimal sprechen. But this helmet of salvation is in 1 Thessalonians 5:8 also called the helmet of the hope of salvation. Sondern dieser Helm des Heils ist so wie in 1. Thessalonicher 5, Vers 8 auch der Helm der Hoffnung der Errettung. And this is speaking not of our salvation from sin. Das spricht nicht von der Errettung von Sünde, but from situations. Sondern von Situationen. And I want you to turn to 2 Corinthians chapter 2. Und ich möchte, dass ihr in den 2. Korintherbrief Kapitel 2 blättert. And we'll see it. Und dort finden wir das. Now, when the Romans went into battle, wenn die Römer in die Schlacht zogen, the Romans did not go to fight. Gingen sie nicht hin, um zu kämpfen. They went to win. Sie gingen hin, um zu Romans siegen. Don't lose. Römer verlieren nicht. It's not in their mentality. Das war nicht in ihrer Mentalität. Roman armies never went into a battle to see who would win. Römische Krieger, Soldaten zogen nie in einen Kampf, um zu sehen, wer gewinnen würde. I was watching on a History Channel a few months ago. Vor ein paar Monaten habe ich in einer Geschichtssendung gesehen. I don't have a TV at this point. But also History Channel ago, I saw it on a History Channel a Roman army that was up in Great Britain. Es ging da um eine römische Armee, die in Großbritannien war. There was 5,000 of them. 5,000 waren dort stationiert. I think it was, somebody can correct me, but it was a huge army came against about 40 or 50,000. Und eine riesige Armee, vielleicht 40 oder 50,000 stand ihnen gegenüber. They had trapped them. Und hatten sie eingekesselt. 5,000 Roman and 5,000 about 40, 50, 60,000 England troops. Und irgendwie 40 bis 60,000 Kelten. And it was going to be such a massacre that they brought their families to watch from the mountains. Und es hätte so eine Hinmetzelung der Römer werden sollen, dass sie ihre Familien brachten, damit die von den umliegenden Hügeln zusehen könnten. To watch the slaughter. Also die hatten sogar Zuschauer bei dieser Schlacht. And these Romans waited 5,000. Und diese 5,000 Römer haben abgewartet. Outnumbered 10-15 to 1. Die waren ungefähr 10-1 oder 15-1 in der Unterzahl und haben gewartet. And they killed everybody. Und haben alle umgebracht. Including the families that were watching. Auch die Familien, die zum Zuschauen gekommen waren. Everybody. Jeder wurde umgebracht. Because Romans don't fight to lose. Weil Römer nicht kämpfen, um zu verlieren. They formed a formation. Die haben so eine Formation gemacht, like teeth. Die wie Zähne, they locked their shields together. Die wie Zähne ausgesehen haben. Ihre Schilder waren ineinander verkeilt und haben diese V-Keile, so V-förmig hingestellt. Als diese 50,000 dann ankamen, they got stuck in the wedges. Waren sie in diesen immer enger werdenden Schlitzen gefangen. And the Romans were just killing them one by one, and they just slaughtered all of them. Und sie konnten einen nach dem anderen töten und haben alle umgebracht. Wenn wir in die Schlacht ziehen, dann ziehen wir auch nicht hin, um zu verlieren, sondern um zu siegen. 2. Korinther 2, Vers 14. But thanks be to God, which always leads us in triumph. Gott aber sei gedankt, der uns alle Zeit Sieg gibt. God does not intend for us to lose one battle in our entire life. Gott will nicht, dass wir eine einzige Schlacht in unserem Leben verlieren. We are called to win every battle. Wir sind berufen, jede einzelne Schlacht zu gewinnen. This is the confidence that we have. Das ist die Zuversicht, die wir haben. If Christ is leading us. Wenn Christus uns führt. Now it doesn't mean that I'm going to fight in the flesh and when I will lose. Das bedeutet nicht, dass wenn ich im Fleisch kämpfe, Kämpfe gewinnen werde. Nein, ich werde verlieren. Christ is leading me, aber wenn Christus mich führt, we never lose a battle. Dann verlieren wir niemals eine ever. Schlacht. We nie. Win every single time. Jede einzelne Schlacht Now, wird this gewonnen. Is the helmet. Und das ist der Helm. And the Romans on top of the helmet had this red thing, you know, like this big broom. Und die Römer hatten auf ihrem Helm diese große like a horse, you know. Ja, dieser Horse, you know, like Pferdeschwanz oder so. You know, and it's sticking straight up. And when they came over the hill and the enemy saw this. Und als sie über die Hügel kamen und die Feinde das sahen. They were terrified. Waren sie zu Tode erschrocken. Because Romans don't lose. Weil Römer nicht verlieren. They will fight to the, they do not retreat. Die ziehen sich nicht zurück. They will die in battle, they will not lose. Sie sterben höchstens in der Schlacht. Sie and werden sicher nicht verlieren. And when you see these guys coming over the hill, boy, terror strikes in your heart. Und wenn diese Burschen über den Hügel stürmen, dann kommt wirklich Furcht auf and in Herzen. And when we come over the hill, the demons tremble. Und wenn wir über den Hügel kommen, dann zittern die Dämonen. If we are trusting Christ. Wenn wir auf Christus vertrauen. I'll give you two power words for this, for the helmet. Und es gibt zwei kraftvolle Worte, den Helm betreffend. Number one, be meek. Erstens demütig, sanftmütig sein. Number two, be confident. Und selbstsicher sein. If you're not meek and you're confident, it doesn't matter. It doesn't work. Wenn du nicht die beiden Dinge bist, dann funktioniert's nicht. Because we are trusting Christ. Weil wir auf Christus vertrauen. I cannot win this battle or that battle. Du kannst nicht diese oder jene Schlacht gewinnen. These are situations that we are passing through one after another. Das sind Situationen, wo wir eine nach der anderen durchmachen. And if we're humble before the Lord, und wenn wir demütig sind vor we Gott meek before him, und sanftmütig that means sind vor we're ihm, trusting him for this, das heißt, wir vertrauen auf ihn in dieser Sache, we can be absolutely confident. Dann können wir total selbstsicher our sein. Entire life. Unser gesamtes Leben lang. Now let's go back over and I'll give you two power words for all the armor. Lasst uns nochmal zurückgehen und ich gebe euch noch zwei solche starken Worte für jedes einzelne Waffenrüstungsstück. For the girdle, be für den Gürtel ist es der Gehorsam and be accountable. Und sei verantwortlich. Be obedient to the truth. Sei gehorsam der Wahrheit and be accountable to the truth. Und sei auch der Wahrheit gegenüber verantwortlich. Don't be what's the word, offended by what God says. Sei nicht dann negativ berührt von dem, was Gott sagt. Number two, for the shield, for the breastplate. Zweitens, den Brustpanzer betreffend. Remember, be thankful and be repentant. Sei dankbar und zeige Reue. For the shoes standing on the foundation. Für die Schuhe, die auf dem Fundament gegründet sind. Be believing. Sei ein glaubender Mensch. Be believing and be immovable. Glaube und sei unverrückbar. Believe the love of God toward you. Glaube an die Liebe Gottes, die dir gilt. This is the work of God to believe. Denn das ist das Werk Gottes, das man and glauben hat. Be immovable. Und dann sei unverrückbar. We are at peace with God. Standfest. Wir sind im Frieden mit Gott. Last night we talked about the shield. Gestern haben wir über den Schild gesprochen. Be patient, sei geduldig. Be courageous. Und sei mutig. And you can find that, I think it's in Psalm 27:14. No. Where is that? Psalm 27:14. It says, Psalm 27, "Wait on the Lord and be courageous. Wait on the Lord." Warte auf den Herrn und sei mutig. Warte auf den Herrn. So be patient. You're in a situation, the devil is accusing God. Sei geduldig. Du bist in einer Situation. Der Teufel gibt dir ein, dass du Gott beschuldigst. You thought you could trust God and look what happened. Er sagt, du hast gedacht, du kannst auf Gott vertrauen und sieh mal, wo du jetzt bist. You've committed your heart to God and look what's happened to you. Du hast dein Herz Gott gegeben und schau mal, wo du jetzt stehst. Be patient. Sei geduldig. And be courageous. Und sei mutig. Keep the shield up. Halte den Schild hoch. Make a good confession. All things will work to the good. I am going to be courageous. Mach ein gutes Bekenntnis. Alle Dinge wirken zum Besten, zum Guten. Ich werde mutig sein. Now tonight with that helmet. Und heute Abend mit diesem Helm. Look what it says if we read further. Wenn ihr weiterlest, and tell me that this did not happen today at the wedding. Ich meine, erzählt mir das, sagt mir, dass es heute nicht passiert ist bei der Hochzeit. Because this is the kind of prayers I pray before I go and do my part in a wedding. Denn das ist das, was ich bete, bevor ich in eine Hochzeit hineingehe. Before you walk into a counseling session. Bevor man in eine Seelsorge-Sitzung geht. You're meek before God, or humble before God. Man ist demütig vor Gott. And meekness is to trust the Lord to work for you. Und der Sanftmut ist darauf zu vertrauen, dass der Herr für dich thanks arbeitet. Thanks be to God. Again, there's our thankfulness. Dank sei Gott. Who always? This is an absolute. He always leads us in triumph. Denn er führt uns immer in den Sieg. In Christ and watch and manifests through us the sweet aroma of the knowledge of Him in every place, including post-op. Okay, I can't find it. 2:14, I'm sorry. Ja. Gott aber sei gedankt, der uns alle Zeit Sieg gibt in Christus und offenbart den Wohlgeruch seiner Erkenntnis durch uns an allen Orten, auch auf der Postalm. Right? And that's what he did. We witnessed it. We saw it. Das haben wir gesehen heute. The unbelievers saw it. We just live this verse. Leute, die nicht glauben, haben es gesehen. Wir leben diesen Vers. With the singing and everybody working together. Es war einfach da durch den Gesang. Alle haben zusammen gewirkt. We just had a manifestation of Christ. Wir hatten eine Manifestation von Christus. And the people looked on and they sensed it. Und die Menschen haben zugesehen und haben das gespürt. Verse 15. For we are a fragrance of Christ to God. Denn wir sind für Gott ein Wohlgeruch Christi. Among those who are being saved, unter denen, die gerettet werden. And among those who are perishing, und unter denen, die verloren werden. To the one an aroma of death to death, diesen ein Geruch des Todes zum Tode. To the other an aroma of life to life. Jenen aber ein Geruch des Lebens zum Leben. And who is adequate for these things? Wer aber ist dazu tüchtig? Nobody. Niemand. You got to be meek before God because only God can do it. Du musst sanftmütig vor Gott sein, weil nur Gott das tun kann. And if you think you can manifest it, if you can manufacture it, you can. Und wenn du denkst, du kannst es selbst hervorbringen, du kannst es nicht. It's just, I mean, I've prayed that prayer so many times, God, who is adequate for this? Ich habe so oft gebetet zu Gott, wer ist dazu tüchtig? I have to do this or do this or preach or whatever. Ich muss dies oder jenes tun, predigen oder was auch immer. Who is adequate to manifest your presence? Und wer ist dazu tüchtig, dass deine Gegenwart präsent ist? By manufacturing it myself. Indem ich selbst irgendwie hervorzubringen suche. If you don't do this, nothing's going to happen. Wenn du das nicht tust, dann wird gar nichts passieren. So be meek and be confident. Also sei sanftmütig und zuversichtlich. Remember Philippians 1:6, be confident, being confident that he who began a good work in you will complete it. Also Philipper 1:6, der das gute Werk in euch begonnen hat, der wird es auch vollenden. And this is our helmet. Und das ist unser Helm. No matter what situation we go through, egal in welcher Situation nothing wir stehen, will stop the purpose of God. Nichts wird den Zweck, den Sinn Gottes aufhalten. So Abraham and Lot are having a conflict. There's two. God has blessed them so much that their herdsmen can't get along. Also Abraham und Lot haben einen Konflikt. Ihre Herden wurden so groß, dass einfach nicht mehr genug Platz ist. So Abraham says, "Well, I'm the older one and I'm your uncle, so I choose first." Und Abraham sagt, ich bin der Ältere, ich bin dein Onkel, also ich wähle das Land zuerst. And then you get what's left over. Und du bekommst, was übrig bleibt. No, he said the opposite. Nein, er hat genau das Gegenteil gesagt. He said, "Lot, you choose." Er hat gesagt, Lot, du wähle. This is meekness. Das ist Sanftmut. You go north, I'll go south. Wenn du nach Norden gehst, dann werde ich nach Süden ziehen. East, I go west. Wenn du nach Osten ziehst, gehe ich nach Westen. Whatever you choose, was immer du, wie du wählst, ich werde das nehmen, was übrig bleibt. Do you know why? Because warum? Lot, no matter what you choose, denn Lot, egal was du wählst, nothing will stop God's purpose for my life. Nichts wird Gottes Zweck in meinem Leben aufhalten. Lot, tell me that you want every direction. Oder Lot, sag mir, du möchtest alle Himmelsrichtungen für tell dich me haben. What you want. Sag mir einfach, you was du möchtest. You cannot stop God's purpose for my life because I'm confident. Der Wille Gottes für mein Leben kann nicht zum Stillstand gebracht that God werden. God blesses the meek. Ich weiß, dass Gott den Sanftmütigen segnet. And I'm being meek before him. Und ich bin sanftmütig so vor Lot ihm. Chose also zeigt der the Lot. The beautiful plains towards Sodom. Also zeigt Lot auf die wunderschönen Ebenen Richtung Sodom. Beautiful streams and grass for his cattle. Also da waren Flüsse und Gras und wo Rinder and werden then it says, geweidet in Genesis 13 it says, I think it's verse 14 it says after that. Und in 1. Mose 13 steht after danach Lot left, nachdem der Lot losgezogen war. God said to Abraham, sagte Gott zu Abraham, everything you see, alles was du siehst, in every direction, in jeder Himmelsrichtung, I'm gonna give it to you. Ich werde es dir geben. See that? If we're meek, we can be confident. Wenn wir sanftmütig sind, können wir auch zuversichtlich because sein. Because nobody can stop God's purpose for my life. Weil niemand den Sinn Gottes, also den Zweck Gottes in meinem Leben zum Stillstand I mean, bringen Jesus kann. Comes down to set up his kingdom, und wenn Jesus wiederkommt, um sein Reich aufzurichten, then Satan says, I'll stop him. Und Satan sagt, ich werde ihn aufhalten. I'll get them to reject him in Jerusalem. Ich werde sie dazu bringen, dass sie in Jerusalem ablehnen. Ich werde sie dazu bringen, dass sie schreien, kreuzige ihn. Ich bekomme einen seiner Jünger dazu, ihn zu verraten. Sie werden ihn verachten. We'll put a crown of thorns on his head. Geißeln, wir werden eine Dornenkrone auf ihn setzen. Und dann werden wir ihn kreuzigen. What can he do with that? Was will er damit wohl anfangen? We will win. Wir werden siegen. And they did it, und sie haben es getan and they lost. Und trotzdem verloren. Right? You cannot stop the purpose of God. Man kann den Plan Gottes nicht aufhalten. To those who are meek. Denen, die sanftmütig sind. Now the last one, the sword of the Spirit. Und das letzte ist das Schwert des Geistes. Which is the Word of God. Das da ist das Wort Gottes. It's not the Bible. Nicht die Bibel. It's the word of God. It's the Rema of God. Es ist das Wort Gottes, das Rema Gottes. It doesn't say it's the Graphe of God. Es ist nicht das Graphe Gottes. The Graphe is the Bible. Das ist die Bibel. It's the Rema of God. Das Rema. And that's the Bible that God speaks to you. Und das ist die Bibel, die zu dir spricht. This goes right back to the prayer journal. Und das geht wieder direkt zurück zum Gebetstagebuch. What verse did God give you for this week? Welchen Vers hat Gott dir für diese Woche gegeben? What verse did God give you for the situation? Oder für diese Situation, welches Wort hat Gott dir geschenkt? And as we're in the Word, God gives us a word. Und wenn wir im Wort sind, dann gibt uns Gott ein Wort. As we're reading the Graphe, während wir das Graphe lesen, that's what Jesus said to Satan. Das hat Jesus zu Satan gesagt. He says, it is Graphe. Es ist Graphe. That a man shall not live by bread alone, dass der Mensch nicht durch Brot allein leben but soll, by every Rema that comes from the mouth of God. Sondern von jedem Rema, das aus dem Wort Gottes kommt. Wow. Aus dem Mund Gottes kommt. God is telling me things. Das bedeutet, Gott sagt mir etwas. I'm facing a situation and God says, get in my word. Ich stehe vor einer Situation und Gott sagt, geh in mein Wort. Just turn to the Psalm somewhere. I'm going to talk to you. Schlag irgendwo die Psalmen auf. Ich werde zu dir sprechen. And all of a sudden God says, I am your refuge and your strength. Und plötzlich sagt Gott zu dir, ich bin deine Zuflucht und deine Stärke. A very present help in trouble. Eine Hilfe in Zeiten bitterer Not. God gave me a word. Gott hat mir auf einmal ein Wort gegeben. His word to me. Sein Wort hat zu mir gesprochen. And now this is my confession. Und jetzt ist das mein Bekenntnis. And now I've got my helmet on. Jetzt habe ich meinen Helm auf. We're going to be meek and confident. Und wir werden jetzt sanftmütig und zuversichtlich and now sein. I've got a confession on my mouth. Und jetzt habe ich ein Bekenntnis auf meinen that Lippen. God gave me. Das Gott mir gegeben hat. I didn't just look up a concordance and just God. I prayed and God gave me a verse. Ich habe nicht in einer Konkordanz nachgeblättert, sondern Gott hat mir einen Vers geschenkt. And I'm walking with that verse, und ich gehe jetzt voran mit diesem Vers und ich bekenne ihn. And I'm fighting with that verse. Und ich kämpfe mit diesem and Vers. The projections come and I confess. Und die ganzen Projektionen kommen, aber ich bekenne. Maybe it's Romans 8:28. Vielleicht ist es Römer 8:28. Whatever it is, it can be one of a thousand verses. Oder vielleicht einer von tausend anderen Versen. They can be very specific. Es kann sehr spezifisch sein. That's why we're in the word. Deswegen sind wir im Wort. And I'll give you two power words and we'll close. Und ich gebe euch da noch zwei Ausdrücke für dieses but look Schwert. Look at go back to Ephesians 6 and we'll see. Geht noch einmal zu Epheser 6 and zurück. We'll close. Two power words. Be humble. Sei demütig. Because God resists the proud. Weil Gott den Stolzen, dem Hochmütigen widerstrebt. You can quote all the verses you want. Du kannst alle Verse zitieren. But if you're not humble, wenn du nicht demütig bist, you don't do anything. Dann wird das nichts nützen. You can quote hundreds of verses. Du kannst hundert Verse zitieren. And as you're quoting them, und während du sie zitierst, God is saying, what right do you have to confess my word? Sagt Gott die ganze Zeit, was für ein Recht hast du, mein Wort zu zitieren? Read that in the Psalms. What right do you have? Das kann man in den Psalmen nachlesen. Was für ein Recht hast du? God resists the proud. Gott widersteht dem so we Stolzen. We humble our heart before God. Also wir demütigen unser Herz so vor Gott. Be humble. Also sei demütig. Number two, be connected. Und zweitens sei in Verbindung. Be connected with God. Hab diese Verbindung zu Gott. And we are set. We have the full armor on. Und dann haben wir alles, was wir brauchen. Wir haben die ganze Waffenrüstung. And to prove the point, look a little further and you'll see. Und um euch das zu zeigen, lest einfach ein bisschen weiter. Look what it says in verse 18. In Vers 18. With all prayer. Betet alle Zeit. That's the sword is part of my prayer life. Das Schwert ist ein Teil meines Gebetslebens. That's where God speaks to me. Da spricht Gott zu mir. That's where God gives me the Rema. Da gibt Gott mir das Rema. With all prayer and petition, pray at all times. Betet alle Zeit mit Bitten und Flehen. Pray in the car, pray while you're walking. Man betet im Auto oder während du zu Fuß gehst. Pray on the tram. You just, I mean, you're not, in der Straßenbahn. You're just praying like not like every second of the day. Man betet jetzt nicht jede Sekunde des Tages. You're just praying throughout the day, aber all the time. Man betet so durch den Tag hindurch, verstreut. In the Spirit. Im Geist. In the Spirit. That means you're connected to God. Das heißt, du hast diese Verbindung mit Gott. You're not just praying religious prayers. Du betest nicht einfach religiöse you are Gebete. Connected to God. Du hast eine Verbindung zu Gott. In humility. In Demut. And with this in view, be on the alert with all perseverance and petition for all the saints. Und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen. So, that closes up the series. Das schließt eigentlich diese Serie and ab. I know it's late, so we'll just close now. Wir möchten jetzt zum Abschluss kommen, weil es schon spät ist. But, as we go back to Vienna, aber wenn wir jetzt zurückfahren nach Wien, keep the armor on. Behaltet diese Waffenrüstung an. These power words are very important. Diese Kraftworte für jeden einzelnen Teil sind sehr wichtig. I'm going to put them in my prayer book and I'm gonna practice them. Ich habe sie in mein Gebetstagebuch geschrieben und ich werde sie üben. So, let's have a song now from I don't know who's gonna sing now. Jonathan? Jonathan, you want to sing a song for us? Okay, get on the piano. So as he gets ready, let's pray. Wir wollen beten. Lord, we thank you tonight. Herr, wir danken dir heute Abend. What a great week it was. Was für eine großartige Woche war das da. Was für eine wunderschöne Hochzeit. Thank you for manifesting yourself. Danke, dass du dich gezeigt hast. For being so faithful. Dass du so treu warst. Lord, as we go back to the city. Und wenn wir jetzt zurückgehen in unsere Stadt. And September rolls in. Und der September kommt. We pray it would be the most fruitful months of our whole existence. Wir beten, dass die Monate, die kommen, die fruchtvollsten sein werden. We pray for our teenagers. Wir beten für unsere Jugendlichen, that they would really connect with you. Dass sie wirklich diese Verbindung zu dir haben. We pray for our young people. Wir beten für unsere jungen Menschen. Pray for the new service starting für unseren neuen Gottesdienst, at 8 der anfangen wird, on Sunday nights. Am Sonntagabend um 8 Uhr. We pray for so many people who don't know you. Wir beten für so viele Menschen, die and dich nicht kennen. Who don't have a purpose. Und Christen, die keinen Zweck im Christians Leben haben. That are not connected with other Christians. Christen, die keine Verbindung zu anderen Christen Lord, haben. We pray for these things. Herr, wir bitten dich für diese Dinge. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.